Die englische Schriftstellerin Emily Bronte würde am 30. Juli ihren 200. Geburtstag feiern. Bekannt ist sie vor allem für ihren einzigen Roman Wuthering Heights, Sturmhöhe, der 1847 veröffentlicht wurde und der heute zu den Klassikern der englischen Literatur gehört. Emily Bronte hat auch Gedichte verfasst und die sind weniger bekannt, haben aber viele Ähnlichkeiten mit dem Roman Wuthering Heights. Und sie verdienen mehr Beachtung. Das findet Barbara Straumann, Assistenzprofessorin am englischen Seminar der Universität Zürich, im Gespräch mit Literaturredaktorin Britta Spiechiger. Als Einstieg hören wir gleich den Beginn eines Gedichts von Emily Bronte. Sie hat es am 13. Dezember 1836 geschrieben. Sie war damals 18 Jahre alt. High waving heather, neath stormy blasts bending, midnight and moonlight and bright shining stars, darkness and glory rejoicingly blending, earth rising to heaven and heaven descending, man's spirit away from its drear dungeon, sending, bursting the fetters and breaking the bars. Hochwogende Heide in Böen sich beugend, Mitternacht, Mondlicht und Sternenflitter, Glanz und Finsternis jubelnd vereinend, die Erde steigend, der Himmel sich neigend, die Seele aus dumpfem Kerker treibend, die Bande zerreißend, zerbrechend die Gitter. Den Berghang hinab, wilde Wälder singend, mit Stimmengewalt im belebenden Wind, Flüsse, die Ufer im Überschwang sprengend, durchs Tal in brutalem Ungestüm drängend, mit tieferen Fluten die Felder verschlingend, hinter sich lassend ein wüstes Land. In diesem Gedicht, übersetzt von Wolfgang Held, klingt vieles an, was auch in Emily Brontes Roman Wuthering Heights seinen Niederschlag findet, zum Beispiel die Landschaftsbeschreibung, der tosende Sturm. Barbara Straumann, wo sehen Sie die Parallelen in diesem Gedicht? Sie haben es bereits schon angetönt. Der Sturm erinnert stark an die Rauheit der Moorlandschaft, wo große Teile von Wuthering Heights oder Sturmhöhe, wie der Roman auf Deutsch ja heißt, angesiedelt sind. Das Gedicht erzeugt auch einen intensiven, unmittelbaren, fast schon atemlosen Effekt, weil es nämlich eine ganz bestimmte Syntax verwendet und auf Interpunktion ganz und gar verzichtet. Es wirkt deshalb dringlich, ja eindringlich. Der Roman entwickelt auf etwas andere Weise ebenfalls eine große Energie und die zieht uns als Lesende in einen starken Sog hinein. Emily Bronte hat mit Sicherheit ab 1836, vielleicht auch schon ein bisschen früher, Gedichte geschrieben. Der Roman Wuthering Heights entstand dann rund 10 Jahre später. Wo würden Sie sagen, wo liegen generell die Parallelen zwischen Wuthering Heights und Emily Brontes Gedichten? Sind sie rein inhaltlicher oder auch sprachlicher Natur? Ähnlichkeiten können wir auf beiden Ebenen feststellen. Mhm. Die Sprache evoziert oft eine dunkle, düstere Stimmung und da sind wir auch schon bei den Inhalten und Themen. Können Sie uns eine der wichtigsten Themen nennen? Thematisch überschneiden sich die Gedichte und der Roman in ihrer starken Betonung von Verlust, Schmerz, Trauer und Melancholie, aber auch der Heimsuchung durch die Vergangenheit, ihre Geister und Wiedergänge. Als Catherine im Roman stirbt, wird nämlich Heathcliff zu einem Melancholiker, der schlicht nicht loslassen kann. Es gibt zwei ganz berühmte Szenen im Text, wo er das Grab der Toten noch einmal öffnet, um ihr näher zu sein. Es gibt auch eine ganz berühmte Passage, wo es zu einer nächtlichen Heimsuchung durch den Geist der toten Catherine kommt und Heathcliff ruft daraufhin den Geist an, damit Catherine zu ihm zurückkehren möge. In vielen Gedichten steckt das lyrische Ich ganz ähnlich wie eben Heathcliff in einem chronischen Trauerzustand. Wie Heathcliff kann die Sprecherin in diesen Gedichten nicht loslassen und wird stattdessen von den Toten heimgesucht. Sie lebt in einer entleerten Welt, einer freudlosen Welt. Sie fühlt sich fremd und wird dabei selbst zu einem geisterhaften Phantom. Lassen Sie uns in ein, zwei Beispiele reinhören in den Gedichten. Sie haben den Themenkreis Trauer, Melancholie, Schmerz angesprochen und der ist beispielsweise in diesem Gedicht hier gespiegelt. Sleep brings no joy to me. Remembrance never dies. My soul is given to misery and lives in sighs. Sleep brings no rest to me. The shadows of the dead, my waking eyes may never see, surround my bed. Sleep brings no hope to me. Schlaf bringt mir keine Freud. Erinnerung bleibt immer wach. Die Seele fiel anheim dem Leid in Weh und Ach. Schlaf bringt mir keinen Frieden, der toten Schatten, die zu sehen, im Wachen mir nie mehr beschieden, mein Bett umstehen. Schlaf bringt mir nichts zu hoffen, sie kommen doch, wie fest ich schliefe, in ihrem tristen Anblick offen, der Schwermut Tiefe. Schlaf bringt mir keine Kraft, auf See zu widerstehen dem Soge des wilderen Meers, das mich wegrafft auf dunklerer Woge. Schlaf bringt mir keinen Freund, der sänftigend hülf, dass ich's ertrage. Sie alle schauen so höhnisch feind, und ich verzage. Schlaf bringt kein Sehnen mehr nach Flickwerk für die Herzensnot, den Wunsch nur nach Vergessen hier, in Schlaf und Tod. Die Sprecherin erinnert uns an Heathcliff und seine schmerzhafte Melancholie. Sie sagt selbst, dass der Schlaf ihr keine Freude, keinen Frieden, keine Kraft geben würde. Also alles, was man sich eigentlich erhofft, dass der Schlaf einem spenden möge. Stattdessen wird sie von der Vergangenheit eingeholt. Im Schlaf sieht sie nämlich etwas, was sie im Wachzustand nicht sehen kann. Ihr Bett wird von den Geistern der Toten umringt, die dann auch noch höhnisch sie anschauen. In ihrer Verzweiflung sehnt sie sich nach dem Tod, ähnlich wie Heathcliff. Und vor allem sehnt sie sich danach, vergessen zu können. Eine weitere Parallele, die sich zwischen Emily Brontes Gedichten und Wuthering Heights findet, ist, wie das äußere Setting quasi die Innenwelt der Protagonisten reflektiert. Und wir hören dazu die ersten beiden Strophen aus dem Gedicht mit dem Titel Remembrance. Cold in the earth and the deep snow piled above thee. Far, far removed, cold in the dreary grave. Have I forgot my only love to love thee? Severed at last by time's all-severing wave? Now, when alone, do my thoughts no longer hover over the mountains on that northern shore, resting their wings where heath and fern leaves cover thy noble heart for ever, evermore? Cold in the earth. Kalt in der Erde, der Schnee hochgehäuft darüber, in Grabestiefe kalt, entrückt so weit. Hab ich vergessen die Liebe zu dir, mein Lieber? Trennt uns zuletzt die alles trennende Zeit? Und kreisen allein nun nimmer meine Gedanken über den Bergen am Nordmeer, über der Flut, nicht, wo ihre Flügel in Heide und Farnkraut sanken, dort, wo dein edles Herz für immer ruht? Die Sprecherin spricht zu ihrer schon lange toten Jugendliebe. Das zentrale Bild, was sie verwendet, ist die Kälte des Leichnams, der in der Erde unter einer dicken Schneedecke begraben liegt. Sie fragt sich, ob sie vergessen habe, ihn zu lieben, und gibt auch zu, dass sie nicht mehr ständig an ihn und die nördliche Landschaft, wo er begraben ist, denkt. Gleichzeitig aber bezieht sich die Kälte auf ihre eigene emotionale Erstarrung. Später im Gedicht beschreibt sie nämlich, dass ihr ganzes Glück zusammen mit ihrem Geliebten begraben sei. Das heißt, wie Sie schon angesprochen haben, spiegelt hier das äußere Setting des winterlichen Grabs den inneren Zustand der Sprecherin. Ihre Psyche ist gewissermaßen zu einem kalten Grab geworden, und das ist natürlich ein sehr starkes Bild. Wir haben jetzt einige Beispiele gehört, wie die Gedichte von Emily Brontë gewisse Themen oder Gefühlslagen thematisieren, die dann auch in Wuthering Heights zentral sind. Wie weit, würden Sie sagen, überschneiden sich die Gedichte mit dem Roman? Also wir haben bereits von den sehr ähnlichen Landschaften, Themen und Gefühlszuständen gesprochen. Eine wichtige Rolle in den Gedichten und im Roman spielen die jeweiligen Stimmen. In den Gedichten ist die Stimme des lyrischen Ichs sehr präsent. Im Roman haben wir es gleich mit mehreren Charakter- und Erzählerstimmen zu tun, die sich gegenseitig adressieren, verfluchen, die Vergangenheit heraufbeschwören, erzählen und so weiter. Diese Stimmen sowohl in den Gedichten und im Roman sind auch deshalb so wichtig, weil sie immer wieder tote Personen und oder die Vergangenheit heraufbeschwören und so selbst eine geisterhafte Qualität erhalten. Apropos Qualität, was würden Sie sagen, wie ist der Wert der Gedichte von Emily Brontë einzuordnen? So in einem Strang der Rezeption wurden die Gedichte teilweise als zu extravagant und zu theatralisch kritisiert. Sie wurden oft aber auch bewundert und es scheint gerade, weil sie so wagemutig sind. Oscar Wilde bemerkte, dass das leidenschaftliche Feuer der Gefühle, also so schreibt er das, beinahe die Form der Gedichte verzehren würde. Die ältere Schwester Charlotte Brontë hielt Emily Brontë für ein Genie. Sie fand ihre Gedichte deshalb so gut, weil sie so ganz anders waren als die meisten Gedichte der meisten anderen viktorianischen Dichterinnen der Zeit. Und inwiefern waren sie anders? Ja, ich denke, Emily Brontë entwickelt eine ganz und gar eigenständige Stimme und setzt sich auch wie viele andere Viktorianerinnen eben nicht mit typischen Frauenthemen auseinander. Sie orientiert sich stattdessen sehr stark an der Tradition der Romantiker, die das autonome Individuum, den Dichter als eine Art visionären Seher feierten. Sie muss aber diese Tradition als viktorianische Dichterin für sich umschreiben, weil diese romantische Vorstellung des autonomen Dichter-Ichs steht geradezu im Widerspruch zu den Weiblichkeitsnormen der Zeit, wo Frauen abverlangt wurde, dass sie sich als Individuen eher zurückstellen. Und Lyrik, das Genre mit dem meisten Prestige zu der Zeit, galt damals auch als eine Männerdomäne. Kann man denn sagen, dass Emily Brontë quasi eine Vorreiterin war? War sie wegweisend für die nächste Generation von Autorinnen? Für gewisse Autorinnen ganz bestimmt. Emily Dickinson, die amerikanische Dichterin, die sich in ihren eigenen Gedichten intensiv mit Tod und Sterben auseinandersetzte, wünschte sich explizit, dass man bei ihrem Begräbnis ein Gedicht von Emily Brontë vorlesen möge. Und Virginia Woolf fand sogar, dass die Gedichte möglicherweise den Roman überleben würden. Apropos Roman, eben die Strahlkraft von Wuthering Heights, die ist ja bis heute enorm. Weshalb ist das so? Weshalb diese Zeitlosigkeit? Ja, es handelt sich in der Tat um einen der ganz großen Romane der englischen Literatur. Der Text wirkt bis heute zugleich fesselnd und verstörend. Das hat sicherlich mit den extremen Emotionen der Figuren zu tun. Wir haben eine extreme Form der Leidenschaft, die Schmerz beinhaltet, aber auch eine komplette Selbstverausgabung. Der Roman behandelt auch Gefühle wie Aggression, Hass, er schildert Grausamkeit und Rache. Und im Unterschied aber zu anderen Romanen der Zeit enthält er keinen konventionellen moralischen Standpunkt. Das heisst, es gibt keine Instanz, die irgendwie urteilen oder sogar verurteilen würde. Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Roman erschien, hat das viele Lesende schockiert. Für uns heute macht das den Roman modern. Virginia Woolf, Sie haben es gesagt, sie dachte sogar, dass Emily Brontës Gedichte den Roman möglicherweise überleben würden. Was würden Sie sagen? Wird man wieder vermehrt auch von Emily Brontës Gedichten sprechen? Ja, Gedichte haben es heutzutage eher schwieriger als Erzählliteratur, die doch noch verhältnismäßig oft gelesen wird. Gerade auf Deutsch sind die Gedichte momentan auch kaum greifbar. Das finde ich sehr schade, weil ich finde schon, dass die Gedichte sehr verdienen würden, wieder vermehrt gelesen und auch besprochen zu werden. Barbara Straumann vom Englischen Seminar der Universität Zürich. Die Gedichte hat Isabel Paris gelesen, im englischen Original und in der deutschen Übersetzung. Emily Brontës Gedichte sind auf Deutsch schwer greifbar und wenn, dann nur antiquarisch zu finden. Zum Beispiel im Buch Emily Brontë – Ums Haus der Sturm, übersetzt von Wolfgang Held, im Insel Verlag 1998 erschienen. Das war Künste im Gespräch, im Kontext. Für die Produktion verantwortlich waren Julia Vögelin und ich, Brigitte Hering. An der Technik begleitete uns Lukas Fretz.